The last 2 weeks we've been speaking about. Also die letzten zwei Wochen haben wir Almighty God, our Father. Über den allmächtigen Gott, unseren Vater gesprochen. On Friday I went with Bill to a concert. Am Freitag war ich mit dem Bill bei einem Konzert. A classical concert. Es war ein klassisches Konzert. It was a fundraiser for Liberia. Es war ein Fundraiser für Liberia. It was organized by a girl who comes in the evening. Das wurde von der Julie organisiert, einer jungen Frau, die am Abend kommt. Julie Akins is her name. Ja, die Julie Akins. And is she, maybe she's here this morning, I don't know. She's not. She comes in the evening. Ich glaube nicht. So Julie is this very like gentle girl. Ist eine sehr sanfte, ruhige junge Dame. And she organized this concert. Und sie hat dieses Konzert organisiert. But to my surprise, she stood up with the violin. Zu meiner Überraschung, da stand sie dann da mit einer Violine. And I thought, oh my goodness, she's performing in this concert. Und ich habe mir gedacht, na, mein Gott, praktisch, sie spielt sogar selbst in dem Konzert. This quiet, mild-mannered diese girl. Stille Dame mit diesem wohlgemessenen Benehmen. And suddenly she takes that violin and she nimmt die just ripped a concert. Also, da auf it was just fantastic. Es war einfach fantastisch. And then there were other performers as well. Und es waren noch andere, Künstler and hier. She played, I don't know, 25 minutes straight or half hour without looking at any notes, just und sie hat so, was ich weiß, 25 Minuten, halbe Stunde with such gespielt, authority, ohne irgendwelche Noten dabei zu haben. Such authority and confidence and such poise. Und da war so eine Autorität drin, so eine Zuversicht. Und auch so eine Ruhe. And we were just enjoying Souveränität. And I was looking at Bill and Bill's like, wow. And I thought, wow, this is fantastic. Wow, so was ist das? At the pause, I went over to her. In der Pause ging ich zu ihr. And I said, Julie, I said, that was just fantastic. Ich sagte, Julie, wow, das war fantastisch. Was war das? And she said to me, sie sagte zu mir, but there was such a battle before. Aber da war so ein Kampf davor. She said, I just didn't think I could do it. Ich hatte gedacht, es wäre mir nicht möglich, das zu vollbringen. And then I remembered your message. Dann habe ich mich einmal an deine Botschaft erinnert. She said, I prayed to the God who measures the universe with his hand. Ich habe zu dem Gott gebetet, der das Universum mit seiner Fingerspanne ausmisst. And I prayed to the God who can breathe out a star. Und ich habe zu dem Gott gebeten, der einfach durch seinen Hauchen einen Stern existieren lässt. And I prayed, und ich bete, if you can do that, Herr, wenn du das tun kannst, you can help me remember all of these notes. Dann kannst du mir helfen, dass ich mich an all die Noten erinnere. And then with a big smile, und mit einem großen Lächeln, she said, and God did it. Gott hat das gemacht. And all the glory was to God. Und alle Herrlichkeit wurde Gott gegeben. And this is an example of our theme this morning. Und das ist ein Beispiel von dem Thema von heute früh. Before I introduce the theme, bevor ich das Thema jetzt einfach anspreche, which I would like to actually use for the whole summer, was ich eigentlich den ganzen Sommer hindurch einfach ansprechen möchte und verwenden möchte. What is the most wonderful thing that someone can say about our church? Was wäre das Wunderbarste, was jemand über unsere Gemeinde sagen könnte? Something that Christa said when she came. Etwas, was sie Christel gesagt hat, als sie kam. She said, the moment I walked in, I sensed the presence of God. Sie sagte, im Moment, wo ich hier hineinkam, ich könnte förmlich die Gegenwart Gottes spüren. She said, which doesn't always happen. Und sie sagte, das ist nicht selbstverständlich, das geschieht nicht immer so. God holds the universe or measures the universe with the span of his hand. Gott misst das Universum mit seiner Fingerspanne. Er hält es in seiner Hand. He breathes out stars. Er hat gehaucht und damit Sterne geschaffen. In Isaiah chapter 40, in Jesaja Kapitel 40, where it talks about the greatness of God, wo es über die Größe Gottes spricht, and how he does this with his fingers, und dann auch steht, wie er das macht, das Messen mit seiner Fingerspanne, and how he calls all the stars by name, und wie er auch alle Sterne beim Namen nennt. The beginning of the chapter, am Anfang dieses Kapitels, speaks of the comfort of God. Da spricht es über den Trost Gottes. And then it goes on to say, it goes on to speak of the ministry of John the Baptist. Und dann wird der Dienst von Johannes des Täufers erwähnt. And it says, listen, it's the voice of someone shouting. Verse 3. Eine Stimme ruft. Clear the way through the wilderness for the Lord. Baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Make a straight highway through the wasteland for our God. Ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Fill the valleys and level the mountains and hills. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Straighten the curves and smooth out the rough places. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. In verse 5. Dann Vers 5. Then the glory of the Lord will be revealed. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar. What would it matter if we lived our whole Christian life and never revealed the glory of God through our individual lives and through our church? Was wäre, wenn wir unser ganzes christliches Leben so leben, aber nie die Herrlichkeit Gottes durch unser Leben bzw. durch die Gemeinde manifestieren würden? Or it wasn't the goal of our life. Wenn das nicht unser Ziel gewesen wäre im Leben. It was something that if it happened, it happened. If it didn't, well, maybe it'll happen someday. So irgendwie so, naja, wenn es halt mal geschieht, dann passiert es halt. Aber vielleicht, ja, weiß man nicht. But that the glory of God would be revealed in our midst. Aber dass wir es als Ziel haben, dass die Herrlichkeit Gottes sich in unserer Mitte offenbart. The blessing of God upon our lives. Der Segen Gottes auf unserem Leben. His presence. Seine Gegenwart. That we walk in his presence. Dass wir wandeln in seiner Gegenwart. That his favor is always upon us. Dass seine Gunst, sein Gefallen auf uns liegt. And that we know it and we walk in it. Und dass wir es wissen und dass wir auch darin wandeln. So that everywhere we go, we make a difference. Auf dass überall, wo wir hinkommen, wir den Unterschied machen. We're not just a Christian by name. Wir sind nicht einfach Christen, nur dem Namen nach. We're not a Christian just because of what we know. Und nicht Christen wegen dem, was wir vielleicht wissen. But we are a Christian. Aber wir sind Christen. Of course, because Christ died for us. Natürlich, weil Christus für uns starb. God received us. Und Gott uns empfangen hat. But our Christian life is characterized by the glory of God that goes with us. Aber das Merkmal unseres christlichen Lebens ist, dass die Herrlichkeit Gottes mit uns geht. This morning I want to talk about what brings that about. Und heute früh möchte ich darüber sprechen, was das einfach zu Wege bringt. It's also the reason why some Christians will live their whole life in the wilderness. Und das ist auch gleichzeitig der Grund, warum viele Christen ihr ganzes Leben einfach in der Wüste verbringen. 1 Corinthians chapter 10, Paul the Apostle warns us of the children of Israel in the wilderness. Im 1. Korinther Kapitel 10 warnt uns Paulus von den Christen, die in der Wüste umherirren. And he says, this is an example for you. Er sagt, dass Israel ein Beispiel für euch ist. That we can live the same way. Das kann uns genauso passieren, dass wir so leben. Hebrews chapter 3 talks about it again. Hebräer Kapitel 3, da wird wiederum darüber gesprochen. About departing through an unbelieving evil heart from the living God. Dass man von dem lebendigen Gott abweicht durch ein böses, ungläubiges Herz. Hebrews chapter 12 again, verse 15. Hebräer Kapitel 12, Vers 15. Beware lest a root of bitterness spring up inside of you. Achtet gut darauf, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit in euch aufspringt. Defiling many. Die viele dann beschmutzt. And then we live our life in the wilderness. Und so leben wir unser Leben in der Wildnis. When I became a Christian, it was 1976. Als ich Christ wurde, das war 1976. And this woman led me to Christ at the county college. Da kam diese Frau, sie hat mich zum Christus geführt in dem County College. It was the result of seeds that Bill had sown. Das war das Ergebnis von Samen, die der Bill zuvor gesät hatte. In our family. In unserer Familie. And so I got saved. She led me to Christ. So wurde ich errettet. Sie führte mich zu Christus. And I walked my Christian way. Und so wandle ich seitdem einen christlichen Weg. It was about 20 years later that I decided I would try to find her. 20 Jahre später habe ich versucht, sie zu finden. So I went to the college and I went to the library and I found the yearbook. Ich ging zum College, ich ging in die Bibliothek und fand dort ein Jahresbuch. And I looked for everyone who was in the group at that time. Und ich habe nach jeder Person gesucht, die da irgendwann in dieser Gruppe war. And I xeroxed the page, went home and started calling all of them, trying to find them. Ich habe das kopiert und habe dann versucht, sie anzurufen, um sie irgendwie erreichen zu können. The woman was not in the picture. Aber diese Frau war da nicht im Bild. So I was calling the other ones if they knew what her name was. Und so habe ich die anderen angerufen, um herauszufinden, ob sie vielleicht ihren Namen kannten. So I called this one girl. Und so rief ich da eine Frau an. I said, hi, I don't want to disturb you, but my name is Rob Prokop. Hallo, ich möchte jetzt nicht stören, aber mein Name ist Robert Prokop. I said, I gave my life to Christ at the county college. Ich habe mein Leben Christus gegeben, da in diesem College. Over 20 years ago, and you were in the group with us. Vor über 20 Jahren, und damals warst du doch bei uns mit in der Gruppe. And she was silent. Sie war nur still. She said, yes, I was in the group. Sie sagte, ja, ich war in dieser Gruppe. But I have not walked with Christ since then. Aber seit dieser Zeit bin ich nicht mehr mit Christus gewandelt. And I believe, she said, that God is speaking through you to me right now. Und ich glaube, dass sie gesagt hat, ja, Gott spricht zu mir, gerade durch dich, wo du anrufst. She didn't walk with Christ since that time. Seit dieser Zeit, das heißt 1976, ging sie nicht mehr mit Christus. Over 20 years, das waren über 20 she did Jahre, not walk with Christ. Dass sie nicht mit Christus ging. This is the wilderness we're talking about. Und das ist genau diese Wüste, von der wir sprechen. And the theme I want to introduce, we find in 1 Peter chapter 1. Und das Thema, was ich jetzt hier mit einführen möchte, finden wir im 1. Petrus Kapitel 1. And it's on the beamer. Starting with verse 15. Beginne mit Vers 15. Peter writes, but now you must be holy in everything you do. Und Petrus schreibt da, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im Just ganzen Wandel as heilig. God who chose you is holy. So wie Gott, der euch erwählt hat, heilig ist, seid auch ihr heilig. Let me read it one more time, or I through. But now you must be holy in everything you do, just as God, who chose you, is holy. Aber ihr müsst heilig sein in allem, was ihr tut, genauso wie Gott, der euch erwählt hat, heilig ist. Verse 16. For the scripture says, you must be holy because I am holy. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. This is what we want to talk about. Darüber möchten wir sprechen. Holiness. Heiligkeit. Walking in holiness. In Heiligkeit zu wandeln. Being a holy person. Eine heilige Person zu sein. And what does it mean to be holy? Was bedeutet das, heilig zu sein? What does it mean not, or what does it not mean to be holy as well? Und was bedeutet das auch, eben nicht heilig zu sein? Verse 17. Vers 17. And remember that the heavenly Father to whom you pray. Und erinnert euch daran, an den himmlischen Vater, zu dem ihr betet. Has no favorites. Er hat niemanden als Günstling. Remember we talked about the Our Father? Erinnert ihr euch daran, Vater unser? Our Father in unser heaven. Vater im Himmel. Your name is holy. Dein Name ist heilig. That's a command at that moment. Das ist ein Gebot in dem Moment. That when we pray to our Father, we recognize. Dass wenn wir zu unserem Vater beten, dass wir anerkennen. That we call upon him with utmost reverence. Dass wir ihn anrufen mit äußerster Ehrfurcht und Achtung. That we would never just pray to God in a flippant way. Dass wir nicht einfach so zu Gott beten, so eben mal so. Beiläufig. That when we pray to our Father, we realize that he is Almighty God. The one who can measure the universe with his hand. Dass wenn wir zu Gott, unserem Vater, beten, dass wir zu Gott, dem Allmächtigen, beten, der das Universum mit seiner Fingerspanne messen kann. So remember the heavenly Father to whom you pray. Und erinnert euch an den himmlischen Vater, zu dem ihr betet. Has no favorites. Erinnert euch, er hat keine Günstlinge. He will judge or reward you according to what you do. Er wird euch beurteilen und euch belohnen nach dem, was ihr tut. Verse 18. Vers 18, 17. Oh, okay. Second half of 17. So you must live in reverent fear of him during your time as foreigners in the land. So wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. And that's our definition of holiness. Das ist die Definition von Heiligkeit. Living our life in reverent fear of God while we are on earth. Dass wir unser Leben in einer Ehrfurcht vor ihm leben, während der Zeit, die wir hier auf der Erde wandeln. Verse 18, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited through your ancestors. Denn ihr wisst, dass er nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. And the ransom he paid was not mere gold and silver. Und dieses Lösegeld, was er bezahlt hat, das war nicht bloß Silber oder Gold. It was the precious blood of Christ. Sondern das kostbare Blut Christi. The sinless, spotless Lamb of God. Ein Lamm ohne Fehler und ohne Flecken. Okay, you can turn that off. Okay, what I want you to know this morning. Was ich euch einfach weitergeben möchte heute früh. Is that God wants us to be holy. Dass Gott möchte, dass wir heilig sind. He wants us to be holy as he is holy. Er möchte, dass wir heilig sind, so wie er heilig ist. Wow. Whoa. Okay. Imagine okay. that God just brought you to heaven like he did to Paul in 2 Corinthians 12. Stellt euch vor, dass Gott euch einfach in den Himmel nehmen würde, wie er das mit Paulus tat. And you got to meet God the Father. Und so trefft ihr Gott den Vater. And he said, come over, my child. Und er sagt, komm zu mir, mein and Kind. You thought, Father. Wow. Vater. Father. Oh, I'm overwhelmed. Bin überwältigt. Father. Vater. Wow. And he says, I am holy. Ich bin heilig. You can see. Wie du sehen kannst. I am of another realm. Ich bin in einer ganz anderen Sphäre. I am indescribable, incomparable. Unbeschreiblich, unvergleichbar. I am holy. Ich bin heilig. Wow, Father, I'm so happy to be here. Wow, Vater, awesome. So glücklich, dass ich hier sein kann. Praise you. Ich preise wow, dich. Awesome. Wow. Wow, I'm so happy you brought me here. Ooh, danke, wow. Oh Mann, dass du mich hierher gebracht hast. I've never felt so good in my life. Habe ich noch awesome. Nie so gut gefühlt. You're wow. So far beyond anything I could imagine. Du bist so weit wow. Über alles hinaus, was ich mir vorstellen praise könnte. You, worship you. Ich preise Hallelujah. Dich. Halleluja. Father. Vater. And he says, before you get too excited. Dann sagt er, Clement, bevor du jetzt zu sehr begeistert wirst, I want you to go back. Ich möchte, dass du no, zurückgehst. No. Nein! Yes, yes, listen doch. To me, child, listen to me. Kind, I want zu. You to go back. Ich möchte, dass du zurückgehst. Do I have to? Yes. Muss ich? I want you ja. To live the rest of your life there. Ich möchte, dass du den Rest deines Lebens dort lebst. Yes, okay. Ja, okay. And what do you want me to do? Was soll ich tun? I want you to be holy as I am holy. Ich möchte, dass du heilig bist, wie ich heilig bin. Wow. Wow. Wow. I mean, that's like, I mean, holy like you're holy. Heilig, wie du heilig bist. Wow, I don't think I can do this. This is das like, kann ich, glaube ich, nicht. This is big stuff. Mm. Mann, das ist ein bisschen viel. I'll make it real simple for you. Du, ich mache das ganz einfach für dich. Just live a life leb einfach ein Leben, that is pleasing to me. Das mir gefällt. Can you do that? Kannst du das? Live a life that is pleasing to me. Leb ein Leben, was mir gefällt. I'll read a couple of verses. I won't tell you where they are. Ich lese ein paar Verse. Not yet, so you don't turn there. Just listen. Hört einfach zu. See if you know where this is. Mal schauen, ob ihr wisst, wo das ist. Okay. Finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God. Schließlich, liebe Brüder, bitten wir euch noch einmal im Namen von Jesus, dem Herrn, so zu leben, wie Gott es gefällt. As we taught you. Und wie wir es euch gelehrt haben. You live this way already. Ihr habt bereits schon so gelebt. And we encourage you to do so even more. Und wir ermutigen euch, es immer mehr zu tun. For you remember what we taught you by the authority of the Lord Jesus. Denn ihr erinnert euch, was wir euch durch Jesus, den Herrn, gelehrt haben. God's will for you to be holy. Gottes Wille für euch ist, dass ihr heilig seid. God's will is for you to be holy. Gottes Wille für euch ist, dass ihr heilig seid. So stay away from all sexual sin. Deshalb sollt ihr nicht unzüchtig sein. then each of you will control his own body and live in holiness and in honor. Dann wird jeder von euch so leben, dass er Gott Ehre macht, nicht in zügelloser Begierde mit wie jene Menschen, die Gott nicht kennen. Skipping down to verse 7. Vers 7. God has called us to live holy lives. Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben. Why does God want us to live a holy life? Warum möchte Gott, dass wir ein heiliges Leben leben? Because it's the only life that he will bless. Denn es ist das einzige Leben, was er segnet. Hebrews 11:6. Hebräer Kapitel 11 Vers 6. Without faith it's impossible to please God. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. And he that comes to God must believe that God is. Und wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. And that he is a rewarder of those who diligently seek him. Und dass er die belohnt, die ihn mit Fleiß suchen. What blesses God more than anything is to pour out a blessing. Was Gott mehr segnet als alles andere, ist, wenn er einen Segen ausgießen kann. This was the call of Abraham. Und das war die Berufung Abrahams. That God would bless him so that he could be a blessing. Dass Gott ihn segnen würde, auf dass er ein Segen sein könnte. God wants to bless us so that we can be a blessing. Gott möchte uns zusammen segnen, auf dass wir ein Segen sein können. He wants to bless us as individuals. Er möchte uns individuell persönlich segnen. As married segnen. Couples. Als verheiratete as teenagers, Ehepaar, as children, als Jugendliche, as als grandparents, Kinder, als Großeltern, as business people, als Geschäftsleute, in every way as students, in artists, jeder Hinsicht, als Studenten, als Künstler. He wants us to go into our worlds and be a blessing. Er möchte, dass wir in unsere Welt hineingehen und einen Segen da hineintragen. He wants to pour a blessing upon us. Er möchte einen Segen über uns ausgießen. But he tells us in Hebrews 12. Aber er sagt uns in Hebräer 12, in verse 14, Vers 14, without holiness, ohne Heiligkeit, no one will see God. Wird niemand Gott sehen. And then it's followed by verse 15. Und dann folgt der Vers 15. So beware, so sei achtsam, that a root of bitterness does not spring up inside of you. Dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit in dir aufspringt. Isn't that interesting? Holiness versus bitterness. Ist nicht interessant? Heiligkeit wird der Bitterkeit gegenübergestellt. God wants us to live a life that's pleasing to him. Gott möchte, dass wir da ein Leben leben, was ihm wohlgefällig ist. Now, in Matthew chapter 28, the Great Commission. In Matthäus Kapitel 28, in der großen Aussendung. In verse 19. In Vers 19. All authority is given to me in heaven and earth. Alle Autorität ist mir gegeben, im Himmel und auf Erden. Therefore, go into all the world and make disciples of all nations. Daher geht in alle Welt und macht alle Nationen zu Jüngern. Baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Watch. Teaching them to obey. Lehrt sie alles, allem zu gehorchen. All that I have commanded you. Allem zu gehorchen, was ich euch geboten habe. And I will be with you until the end of the age. Und so werde ich bei euch sein bis ans Ende der Zeitalter. That promise of his presence. Diese Verheißung seiner Gegenwart. Is what makes the difference. Das macht den Unterschied aus. This brings the glory. Das bringt die Herrlichkeit. But it's preceded by teach them to obey me in all things. Aber dem geht voraus, lehret sie doch, allen Dingen zu gehorchen. A life that is pleasing to God is a life of obedience. Ein Leben, was Gott wohlgefällig ist, ist ein Leben des Gehorsams. And here's the principle I want you to remember. Und hier kommt das Prinzip, was ich möchte, dass ihr euch daran erinnert. Obedience leads to intimacy. Dass ja Gehorsam hinein in diese innige Nähe führt. Purity leads to intimacy. Reinheit führt zu dieser innigen Vertrautheit. But today, obedience. Aber heute Gehorsam. Obedience is not a negative word. Gehorsam ist kein negatives Wort. I mean, if you have children, what is the word that you would love to see fulfilled the most? Wenn du Kinder hast, was wäre das Wort, was am meisten von ihnen erfüllt sehen möchtest. My kids, they just obey me. It's unbelievable. Meine Kinder gehorchen mir. Es ist einfach Wahnsinn. You know what blesses people about Cody? Wisst ihr, was Leute an Cody maybe gefällt? Not everybody here, but vielleicht nicht alle, aber people often say to me, he's so obedient. Er ist so gehorsam. And that blesses me. Und das segnet mich. Because I know what's best for him. Denn ich weiß, was für ihn am besten ist. Sometimes he wants to run in the street and I know he's going to get killed if he does that. Ich weiß, manchmal würde er am liebsten auf die Straße laufen, aber ich weiß, es würde ihn umbringen, wenn er das täte. God knows what's best. Gott weiß, was für uns am besten ist. He wants us to live a life of obedience. Er möchte, dass wir ein Leben des Gehorsams leben. How are you going to live this summer? Wie wirst du diesen Sommer leben? Is it going to be a holy summer? Wird es ein heiliger Sommer sein? Think of the different words in the Bible. Greet each other with not just a kiss, but greet each other with a holy kiss. Denk an diese Worte in der Bibel. Grüßt einander nicht einfach nur mit einem Kuss, sondern mit einem heiligen Kuss. Greet each other with the kind of kiss that would please God. Grüßt einander mit einer Art von Kuss, die Gott einfach wohlgefällig ist. Lift up holy hands. Erhebt heilige Hände. Lift them up in a way that would please God. In einer Weise, wie es Gott gefällig ist. We have a holy calling. Wir haben eine heilige Berufung. We are holy brethren. Wir sind heilige Brüder. Filled with the Holy Spirit. Gefüllt mit dem Heiligen Geist. Together we are a holy temple in the Lord. Gemeinsam sind wir ein heiliger Tempel im Herrn. We live our life to please God. Wir leben unser Leben, um Gott zu gefallen. Holiness is something. Heiligkeit ist etwas. Number one, we live out. Punkt 1, was wir ausleben. Can you go back to 1 Thessalonians? I mean to, I'm sorry, to 1 Peter. No, actually, it was here. I'm sorry, it was not there. Was it here? Yeah, it was there. Go back to first. Go the verse before it. The verse before that. Before that. Right there. He will judge or reward you according to what you do. Der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. Holiness is not something we are only. Heiligkeit ist nicht nur das, was wir sind allein. The blood of Christ has made us holy. Ja, das Blut Christi hat uns heilig gemacht. Because through the blood of Christ we've been forgiven and we've been made children of God. Denn durch das Blut Christi ist uns Vergebung geschenkt worden und wir sind den Kindern Gottes gemacht worden. But God wants us to live holy lives. Aber Gott möchte, dass wir das auch ausleben, dass wir ein heiliges Leben and leben. He measures it by what we do. Und der Maßstab ist das, was wir tun. He will judge or reward you according to what you do. Er wird uns beurteilen und dann auch belohnen nach dem, was wir tun. There's a deception within the church. Da gibt es diese Täuschung in der Gemeinde, where we measure ourselves by what we know. Dass wir uns nur an dem messen, was wir wissen. What you know is not going to bring you a reward before God. Das, was du weißt, wird dich nicht, dir nicht einen Lohn eintragen vor Gott. What you do will. Das, was du auch umsetzt und anwendest, and das if wird es what tun. You know is applied in life. Wenn das, was du weißt, dann auch angewandt wird in deinem Leben. You will receive a reward. Du wirst dafür Lohn erhalten. But who were the people who knew the Bible best in the days of Jesus? Aber wer waren die Leute, die die Bibel am besten kannten in Tagen Jesu? The Pharisees. Es waren die Pharisäer. Who were the people who applied the word the least? Und wer waren die, die das Wort am wenigsten anwandten? The Pharisees. Die Pharisäer. And who were the people who knew the Bible the best and crucified Jesus? Und wer waren die, die die Bibel am besten kannten und auch Christus kreuzigten? The Pharisees. Die Pharisäer. Where can you find modern day Pharisees? Wo lassen sich heutzutage Pharisäer finden? In Jerusalem. Na, in Jerusalem? No. Nein. In the church. In der Gemeinde. The modern day Pharisee lives in the church. Die Pharisäer der heutigen Zeit leben in der Gemeinde. It's the Christians who know the Bible better than anybody. Es sind ja die Christen, die die Bibel besser kennen als jeder andere. The Pharisees live in our midst. Die Pharisäer, die leben unter uns. Pharisees live in our heart. Und Der Pharisäer lebt auch in unserem Herzen. We are the Pharisees. Wir sind die Pharisäer. Of today, if we are not careful. Der heutigen Zeit, wenn wir nicht sehr, sehr vorsichtig und sorgfältig sind. And we can be learning the Bible. Und es kann geschehen, dass wir die Bibel lernen. And at the same time be departing from the living God. Und doch zur gleichen Zeit vom lebendigen Gott abweichen. Because we have no interest in applying what we hear. Weil wir überhaupt kein Interesse daran haben, auch das anzuwenden und umzusetzen, was wir hören. Which brings us to James chapter 2. Und das bringt uns hin zu Jakobus Kapitel 2. Faith without living it out is dead. Glaube, ohne dass er auch ausgelebt wird, ist tot. Even the demons themselves believe. Selbst die Dämonen glauben. It's not what we know. Es ist nicht das, was wir wissen. It's what we live out. Es ist das, was wir auch ausleben. So holiness is something number one we live out. Heiligkeit, Punkt 1, ist etwas, was wir ausleben. When you stand before God, wenn du einmal vor Gott stehst, he's going to want to know what you lived out. Der möchte von dir wissen, was du da auch wirklich ausgelebt hast. In Matthew chapter 25, Matthäus Kapitel 25, it says, when the king returns in all of his glory, wenn der König zurückkehrt in all seiner Herrlichkeit, and he separates the nations as sheep, as a shepherd separating the sheep from the goats. Und dann trennt er die Nationen und er trennt praktisch die Schafe von den Ziegen, wie ein Hirte. And he will separate the righteous to his right and he will separate the unrighteous to his left. Und er trennt die Gerechten auf die eine Seite, auf die rechte Seite, die Ungerechten auf die linke. And he will say, you, blessed of my Father, enter into the kingdom that I've prepared for you before the foundations of the earth. Und er ruft aus, ihr Gesegnete meines Vaters, kommt hinein in das Reich, was euch von Anbeginn der Welt bereitet war. When I was hungry, you fed me. Als ich hungrig war, habt ihr mich when ernährt. I was thirsty, you gave me something to drink. Als ich durstig war, gab mir etwas zu trinken. When I was sick, als ich krank war, you took care of me. Habt ihr mich besucht. When I was in prison, you visited me. Als ich im Gefängnis war, habt ihr mich besucht. You invited me into your home. Und ihr habt mich eingeladen zu euch nach Hause. And it says, and then they will say, but Lord, when did we do this to you? Und dann werden sie sagen, Herr, wann haben wir das für dich getan? When you did it to the least of my brethren, you did it to me. Als ihr das den geringsten meiner Brüder tatet, habt ihr es für mich getan. God is looking at our lives. Gott betrachtet und beobachtet unser Leben. You know, we know that justification is by faith. Wir wissen, dass justification is by faith. Glauben. We're not talking about justification here. Aber wir sprechen hier nicht über die Rechtfertigung. We know that's by faith. Wir wissen, dass die Rechtfertigung aus dem Glauben kommt. Ephesians chapter 2 verse 8. Epheser Kapitel 2 Vers 8. For you are saved by grace through faith. Durch Glauben seid ihr rettet. Durch Gnade seid ihr rettet durch Glauben. Not of yourself, it's a gift of God. Nicht aus euch selbst heraus, es ist ein Geschenk Gottes. Not of works, lest any man should boast. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. But the next verse goes on in verse 10 to say, dann geht's aber weiter in Vers 10, that we are his workmanship. Dann heißt aber, dass wir sein Meisterwerk sind. Created unto good works. Geschaffen zu guten Werken. Those good works are holiness. Diese guten Werke sind Heiligkeit. The works that we were created unto. Das sind die Werke, zu denen wir geschaffen sind. And some people excuse those works. Und einige, die schließen diese Werke aus. Because they say, well, I'm saved by grace. Sie sagen, na, ich bin doch gerettet durch Glauben. Through faith. Durch Gnade. I'm going to stand. Ich werde jetzt darin stehen. I'm a reformationist. Ich bin jemand aus der Reformation. I'm with Martin Luther. Mit Martin Luther. Hier stehe ich. And then they neutralize verse 10. Und dann neutralisieren sie aber Vers 10. As though it doesn't exist. Als wenn das nicht da stünde. But it does exist. Aber da steht es doch. And this is how God looks and measures us. Aber so betrachtet uns Gott und so misst er uns. How are we living out our lives? Wie leben wir unser Leben aus? Point 2, by his grace. 2, durch seine Gnade. Philippians chapter 2, verse 13. Philipper Kapitel 2 Vers 13. Verse 12 says, work, live out your life with fear and trembling. Live it out. Lebt euer Leben praktisch aus mit Furcht und Zittern. Live it out, work it out, live it out. Wirk es aus, lass es raus praktisch mit Furcht und Zittern. The next verse says, for it's God who works in you. Denn es ist ja Gott, der das in dich hineingewirkt hat. God is working in us. Gott wirkt in uns. Both to will and to do of his good pleasure. Das Wollen, das Verbringen zu seinem Wohlgefallen. So holiness is living out our Christian life. Heiligkeit ist, dass wir unser christliches Leben einfach ausleben. By grace. Durch Gnade. Number 3, on purpose. Punkt 3, mit Absicht. You've got to do it on purpose. Du musst es bezwecken, mit Absicht. Living out the Christian life just doesn't happen on its own. Das christliche Leben einfach auszuleben, das geschieht nicht nur einfach so. Doing your taxes. Die Steuern da. In a way that pleases God just doesn't happen on its own. In einer Weise, die Steuern zu behandeln, dass es Gott wohlgefällig ist, geschieht nicht einfach so. Choosing the right bathing suit when you go out. Die richtige Badekleidung da anzuziehen, wenn man doesn't happen on its own. An den Strand geht, das geschieht auch nicht so einfach so. Oh, I'll just take the first one. Oh, first one that came out, Lord. Oh, this is okay. Ja, also, oh, schau mal. Well, Lord, you choose, you choose. Ja, du wählst. Oh, look at this one. Na, schau dir den an. If you read in 1 Thessalonians chapter 2, verse 9. Wenn du liest 1 Timotheus. Also Timotheus. It says to the women, it says dress modestly. Dress modestly. Es ist an die Frauen gerichtet. Kleidet euch maßvoll. Talks about holy women in 1 Peter 3. Da spricht holy über women. Heilige Frauen, 1. Petrus 3. Holy women of old. Heilige Frauen des Alten. Why were they holy women? Warum waren sie? Because they lived their lives in a way to please God. Die leben ihr Leben, wie es Gott gefällig ist. Here's a question. Are you going to dress this summer in a way that pleases God? Werdet ihr euch so kleiden, dass es Gott gefällt? When you go to the Strandbad, to the beach, are you going to dress in a way that pleases God? Werdet ihr euch so kleiden, dass es Gott wohlgefällig ist? You have to purpose to do it. Ihr müsst das bezwecken. You have to look in the mirror and say, does this please God? Einfach in den Spiegel schauen und sagen, kleinen Moment, passt das Gott? What are the boys going to think about this? Was werden die Jungs denken? They're going to think this is modest, or are they going to think this is like major sexy? Denken, dass das einfach angemessen ist, oder wenn sie sagen, nein, das ist aber schon sexy. That's what holiness is about. Und da ist die Entscheidung für die Living out my life in a way that will please God. Dass mein Leben auslebe in einer Weise, wie es Gott gefällig ist. Everything I do. In allem, was ich tue. It's Matthew chapter 5 verse 16. Matthäus 5 Vers 16. Let your light shine. Lass euer Licht scheinen. Number 4. Nummer 4. Every day. Jeden Tag. Don't take a day off with God. Nehmt euch nicht einfach so einen Tag frei ohne Gott. Every day. Jeden Tag. Draw near to God every day. Naht euch Gott jeden Tag. And number 5. Nummer 5. In little ways. Einfach auch im Kleinen. Do you know why? Wisst ihr warum? Because little victories build momentum. Weil auch diese kleinen Siegen einfach diesen Schwung erst aufbauen. Little victories build momentum. Auch die kleinen Siege, es sind genau die, die diesen Schwung aufbauen. Some of us just know a lot of Bible. Viele von uns wissen sehr viel über die Bibel. But our lives are not holy. Aber unser Leben sind nicht heilig. God wants us to be holy as he is holy. Gott möchte, dass wir heilig sind, wie heilig ist. Why? Because he wants to pour out a blessing we cannot contain. Warum? Weil einfach einen Segen ausgießen möchte, wie wir ihn gar nicht halten können. So what should we do? Was sollen wir also tun? We should purpose to live out our lives. Wir sollten einfach bezwecken, unser Leben so auszuleben. Every day. Jeden Tag. Let me start again. Live out our lives by grace. Unser Leben durch Gnade einfach auszuleben. On purpose. Mit Absicht. Every day. Jeden Tag. In little ways. In kleinen Dingen auch. To please God. So dass es Gott wohlgefällig ist. A number of months ago, I started something, just a little thing in my life. Vor etwa einem Monat habe ich etwas begonnen, eine kleine Sache in meinem Leben. Do you know when you go to the Billa or the Spar? Zum Beispiel, wisst ihr, wenn man zum Beispiel zum Billa geht, these people selling these magazines, you know, that they never really sell. Da gibt es Leute, die verkaufen so Magazine, die sie normalerweise nicht wirklich verkaufen. They're kind of selling and begging at the same time, you know. Aha, da stehen Leute praktisch, die so Sachen verkaufen, praktisch, die sie nicht wirklich verkaufen, sondern eigentlich sind sie eher Bettler. About 8 months ago, I walked past one and I was buying myself a sandwich. Es geschah praktisch, ich ging an einem vorbei. Und ich kaufte mir das so ein Semmel. And I thought, wow, I have a nice life. Ich habe mir gedacht, schau, was für ein gutes Leben ich eigentlich habe. I can just walk into the villa by myself a sandwich. Ich kann eben einfach reingehen, mir ein Sandwich kaufen. Anyone that I want. Was auch immer ich da haben möchte. Any drink that I want. Alles, was mir da irgendwie zu trinken kaufen and möchte. Just walk right out. Und gehe ich raus. And I felt so convicted by the Holy Spirit. Und ich bin dann so überführt worden vom Heiligen Geist. That I bought two sandwiches. Dass ich zwei gekauft habe. And two drinks. Und zwei Getränke. And then I walked out. Und ich bin rausgekommen. And I talked to this guy who didn't speak English or German. Und ich versuchte mit ihm zu sprechen, der kein Deutsch, kein Englisch sprach. And then I said in Romanian, I asked him his name in Romanian. Ich bat ihn um seinen Namen in Rumänisch. And he said he answered in Romanian. Und er antwortete mir auf Rumänisch. And I gave him the sandwich. Und so gab ich ihm dann dein Sandwich. And I said these words that you can memorize. Und ich sage diese Worte, vielleicht kannst du sie auswendig lernen. Dumnezeu. Can you say that? Dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu. Este. Este. Can you say that? Dumnezeu este. Dumnezeu este. Dumnezeu este dragostea. Dumnezeu este dragostea. You know what that means? God is love. Gott ist Liebe. It cost me 2.5 euro. Es hat mich 2.5 Euro gekostet. This kid was so blessed. Dieser junge Mann war so gesegnet. That I thought about him. Dass ich an ihn gedacht hatte. But you know who is more blessed than he was? Aber wisst ihr, wer noch viel mehr gesegnet ist als er? I was. Das war ich. Because I could sense that, I could sense the glory of God in my heart. Ich konnte diese Herrlichkeit Gottes in meinem Herzen spüren. So I've done it every time now that I go. Und so habe ich es jetzt jedes Mal getan, wenn ich an ihm vorbeikam. I've committed myself. Whenever I see one of those people, even if I'm not going into the villa, I go into the villa and I buy them a sandwich. Also ich habe mich einfach dem gegenüber verpflichtet praktisch, wann auch immer ich irgendwie zum Villa gehe oder selbst wenn ich nicht dorthin gehe, gehe einfach hin und kaufe. Do you know why? Für ihn oder für jemanden. Little victories build momentum. Weil ja eben es genau diese kleinen Siege sind, die diesen Schwung aufbauen. It's another thing I've been doing for like 3 years. Es gibt eine weitere Sache, die ich seit etwa 3 Jahren tue. Really been purposing when I drive. Ich bezwecke es, wenn ich da fahre. To help direct traffic. Einfach eine Hilfe zu sein, dass man den Verkehr flüssig hält. I always, especially in the 10th district, because it's so kind of jammed up. Insbesondere im 10. Bezirk, weil es da so schnell zum Stau kommt. I'm always looking for people who are stuck, and I stop and I let them in and I wave my hand. Ich schaue immer praktisch, wenn Leute irgendwo sind und die stecken da fest, praktisch. People are so shocked that they don't. I'm like waving my hand. They don't even go. Die Leute sind so schockiert, denkst du, was macht der? They don't. They're so shocked because no one ever does it. Weil das niemand macht. I have to put my hand out the window and say, let's go, let's go. Blink the blinkers and let's go, move. Kannst fahren, kein Problem. And they're like, thank you. Dankeschön, das ist so lieb. Do you know who's more blessed than they are? I am. Wisst ihr, wer mehr gesegnet ist als sie? Das bin ich. Because it pleases God. Weil es Gott gefällt. That we serve him by serving others. Dass wir ihm dienen, indem wir anderen dienen. So, I'm telling you this. Und so sage ich euch, so that we can, the Bible says, perfect holiness. So dass wir einfach Heiligkeit zur Vollkommenheit bringen. Not that we'll ever be perfect. Nicht, dass wir vollkommen. It's not what it's talking about. Wären. It's just living a mature life. Sondern dass wir ein reifes Leben leben. To please God. Um Gott zu gefallen. And I want to live this summer to please God. Und ich möchte diesen Sommer auch leben, um Gott zu gefallen. What book of the Bible is going to be your book this summer? Welches Buch der Bibel wird dein Buch sein diesen Sommer? Are you going to come back in September and just be like in a daze? Whoa. Wirst du im September wiederkommen und dann irgendwie so wie so eine? Whoa, it's good to be back. Whoa. Schön, dass ich da bin. Ich bin ganz schwindelig. Wahnsinn. I gotta wake up. Whoa, so. God, yes, yes, it's good to be back with God. Whoa. What a summer. Whoa. Thank God for the church. Whoa. Wow. It just happens every summer. But why? Warum? What book will you own this summer? Was? Welches Buch wirst du dir zu eigen machen? Look in the front of your Bible and say, God, which book will become my book this summer? schau vorne rein in die Übersicht praktisch und frag Gott, welches Buch deiner Bibel Job, wird meins sein? Esther, Hiob, Thessalonians, Philippians, Thessalonicher Brief, the Gospel of Luke, Lukas Evangelium, Exodus, zweiter Buch Mose, half of the Psalms or some of the Psalms, vielleicht die Hälfte der Psalmen oder einige davon. Own a book. Mach dir ein Buch zu eigen. Or own a Bible character. Oder ein Charakter der Bibel. Don't let this summer go by. Lass den Sommer nicht einfach so vergehen. In an unholy way. In einer unheiligen Weise. Be ye holy as God is holy. Seid heilig, wie Gott heilig ist. Because God will command a blessing. Denn Gott wird einen Segen befehlen. Without holiness, we will not see God. Ohne Heiligkeit werden wir Gott nicht sehen. We will not see God do anything super miraculous. Werden wir nicht sehen, dass Gott irgendetwas einfach Wunderbares, Übernatürliches tut. I want to be part. Ich möchte ein Teil sein of the first awakening in Austrian history. I want von to be part of it. Dieser ersten richtigen Erweckung in Österreich. I want to be part of it. Ich möchte ein Teil davon if you sein. Want to be part of it, wenn du ein Teil davon sein möchtest, we have to be holy. Dann müssen wir zusammen heilig sein. Doesn't say perfect. Das heißt nicht vollkommen. We just have to live our life in a way that pleases God. Ich muss einfach mein Leben so leben, dass es Gott gefällig and ist. I'll close with this. Ich möchte mit dem abschließen. If you fail, wenn du vielleicht fällst oder versagst. What pleases God the most? Was gefällt dann Gott am meisten? To confess it, wenn du es bekennst on. Und einfach weitergehst. Confess it. Bekenne es. Receive forgiveness and get back in the race. Empfange Vergebung und dann lauf einfach weiter im Rennen. I failed. Ich habe I so failed. Versagt. I can't do it. Ich kann es nicht. That displeases God. Das gefällt Gott überhaupt God nicht. God says, as high as the universe is. Er sagt, so hoch wie das Universum ist. So is my mercy toward those who fear me. So hoch ist meine Barmherzigkeit über denen, die mich He's fürchten. The God of the million chances. Er ist der Gott der Millionen Chancen und Möglichkeiten. Please him by receiving mercy and move on. Gefalle ihm, indem du Barmherzigkeit empfängst und geh vorwärts. Isolate your failures. Isoliere deine Versagen. That pleases God. Das gefällt Gott. Get up and move. Steh auf und setz dich wieder in Bewegung. Amen. Amen. Let's pray. Father in heaven. Vater im Himmel. Our Father. Unser Vater. In heaven. Im Himmel. Holy is your name. Heilig ist dein Name. Your kingdom come. Dein Reich komme. And your will be done. Dein Wille geschehe. In our lives. In unserem Leben. As in the lives of those in heaven. So wie auch in den Leben derer im Himmel. And thank you for our daily bread. Ich danke dir für unser tägliches Brot. And forgive us. Und vergib uns. As we forgive those. So wie wir auch denen vergeben. Who have trespassed against us. Die uns gegenüber schuldig geworden sind. And deliver us from evil. Und führe uns nicht in Versuch oder erlöse uns von dem Bösen. And deliver us from evil. Erlöse uns von dem Bösen. For thine is the kingdom. Denn dein ist das Reich. And the glory. Und die Herrlichkeit. And the power. Und die Kraft. Amen. Amen. Maybe there's somebody here this morning you've never received Christ. Vielleicht ist jemand heute Abend hier und du hast Christus noch nicht empfangen. You have not received the love of God into your life. Du hast diese Liebe Gottes noch nicht in dein Leben empfangen. You don't have the sense that you are in the family of God. Du hast noch nicht dieses Gefühl, dass du in der Familie Gottes dich befindest. It's just a simple prayer. Es ist ein einfaches Gebet. But from the heart. Aber von Herzen. Would you close your eyes with me? Würdet ihr eure Augen schließen mit mir? And pray this prayer. Und dieses Gebet beten. Or something like this. Oder so ähnlich jedenfalls. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Through the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. The spotless, blameless Lamb of God. Das makellose, schuldlose Lamm. Say these words, God forgive me. Gott vergib mir. Through Jesus. Durch Jesus. Forgive me. Vergib mir. Come into my life. Komm in mein Leben. And fill me. Und fülle mich. And for the church this morning. Und für die Gemeinde. Let's all close our eyes, every one of us, myself as well. Lass uns alle die Augen schließen. If you want to live this summer. Wenn ihr dieses Sommer in a holy way. In einer heiligen Weise leben wollt. Just lift your hand to God. dann hebt eure Hände zum Herrn. Just say, Father. Sag einfach, Vater. I want to live my life pleasing to you. Ich möchte mein Leben so leben, dass es dir gefällt. In all I do. In allem, was ich tue. Please. Bitte. By your grace. Durch deine Gnade. On purpose. Ich möchte es beabsichtigen. Every day. Jeden Tag. In little ways. Auch in den ganz kleinen Dingen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.